Ja, dann würden wir anfangen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Veranstaltung hier in der ACC-Galerie. Ich freue mich, dass es wieder so voll geworden ist. Ich würde am Anfang zwei mehr oder weniger organisatorische Sachen erstmal sagen. Das eine ist, dass ich hier ein Mikrofon in der Hand habe, obwohl das nicht verstärkt wird, was vielleicht erstmal merkwürdig erscheinen mag. Das hat damit zu tun, dass die Veranstaltung heute per Videoübertragung nach Hamburg gesendet wird. In Hamburg sitzen im Gängeviertel auch ein paar Leute, die dem Vortrag zuschauen. Also auch herzlich willkommen nach Hamburg. Genau, und hier, ja genau. Ich würde noch ein paar Worte sagen zu der Veranstaltungsreihe. Also der Vortrag heute mit Katharina Zimmerhackel, die neben mir sitzt und die ich auch herzlich begrüße, der hat ja zum Thema die gesellschaftliche Funktion der Depression. Die Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution, die findet seit 2009 statt und ist eine Kooperation zwischen der ACC-Galerie Weimar und dem Bildungskollektiv, was ein kleiner Verein ist, der Bildungsveranstaltungen in Erfurt, Weimar, Jena und Umgebung macht. Und die Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution, wie der Titel schon ahnen lässt, beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik. Wir haben das bis jetzt so gemacht, dass es in jedem Jahr immer so eine Überschrift gab, wo sozusagen es einen Themenblock gab, zu dem dann 5 oder 6 Veranstaltungen waren. Diesmal ist der Titel Dunkelheit und Schwarz in der Kultur, wo wir sozusagen ausgehend von der bürgerlichen Aufklärung, die ja sozusagen immer verbunden ist mit einer Lichtmetaphorik, also es soll Licht dahin kommen, wo dunkel ist. Aufklärung ja ist immer sozusagen mit sowas wie Licht und Erscheinung verbunden, und da haben wir uns gedacht, okay, wir gucken uns genau mal die Schattenseiten der Aufklärung auf und gucken auch, was der bürgerlichen Aufklärung vielleicht gerade entgehen muss, und widmen uns den dunklen Themen und den schwarzen ästhetischen Manifestationen. Katharina habe ich Anfang des Jahres bei einem Seminar kennengelernt, auch hier in Weimar, auch im Rahmen der Reihe Kunstspektakel und Revolution. Da ging es um das Geschlecht der Kunst. Und da haben wir uns am Rande eigentlich so unterhalten, was wir sonst noch so machen. Und Katharina hat da erwähnt, dass sie sich ja unter anderem mit dem Thema Depression auseinandersetzt. Dunkelheit und Schwarz und Depression, da kann man, denke ich, erstmal auf einer assoziativen Ebene eine Verbindung herstellen. Also man fällt in ein dunkles Loch oder man sieht schwarz. Also da, oder sozusagen auch noch älter, bei der älteren Schwester der Depression, bei der Melancholie. Das hatte früher auch immer mit der schwarzen Galle, wurde das in Verbindung gebracht. Also da gibt es auch eine Verbindung zum Schwarz. Ja, und ich denke aber, wenn man sich heutige Vergesellschaftungen anschaut, da lässt sich auch tatsächlich sehen, dass Depression vielleicht sowas wie eine Schattenseite ist. Wenn man zum Beispiel sieht, dass Depression gerade dann häufig auftaucht oder wieder zu einem ganz relevanten Problem wird, in dem sich sozusagen die neuen Arbeitsformen durchgesetzt haben, also sowas wie Gruppenarbeitsform oder im Dienstleistungssektor, wo es ja erstmal sozusagen ganz viele positive Konnotationen gibt, die damit verbunden sind. Also es geht um die individuellen Ressourcen, um ganz individuelle Potenziale, die man auch mit in die Arbeit einbringen soll. Man soll sich identifizieren mit seiner Arbeit und sozusagen die Kollegen lösen ganz harmonisch alle Konflikte, indem sie ja sozusagen dann auch nochmal dem Raum eingeräumt wird, wie man sich so auf der Arbeit verständigt. Und dann kann man aber sehen, dass genau zeitgleich eigentlich sozusagen die Depression wieder zu einem wichtigen Thema wird und vielleicht auch einfach die logische Kehrseite dieser positiven Konnotation ist. Ja, also über die gesellschaftliche Funktion der Depression wird Katharina jetzt sprechen. Ich würde sie noch kurz vorstellen. Katharina lebt in Leipzig. Soweit ich weiß, arbeitest du als Gestalterin. Genau, hat zum Beispiel unter anderem die Outside the Box gestaltet, was eine feministische Zeitschrift aus Leipzig ist, die auch da draußen am Büchertisch ausliegt und die man erwerben kann. Katharina schreibt auch in der Outside the Box, zum Beispiel in der letzten Ausgabe, in der 4. Ausgabe, hat sie gerade ein Gespräch über Depression auch sozusagen mitgeschrieben, beschäftigt sich auch mit Psychoanalyse und feministischer Gesellschaftskritik. Soweit, genau, das wäre also die Vorstellung, und dann würde ich dir einfach das Wort übergeben. Ja, hallo. Danke, Lukas. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Du hast jetzt eigentlich schon ein paar Sachen vorweggenommen, die ich auch so ein bisschen in der Einleitung sagen wollte, unter anderem eben den Hinweis auf das Interview und die Einführung, die Lukas gerade gemacht hat, mit dem Fokus auf Die Jetztzeit, das ist eigentlich etwas, was ich in dem Vortrag ein bisschen ausgespart habe, weil es den Rahmen sprengen würde. Also wer sich nochmal mit ein bisschen expliziter mit aktuelle Arbeitsverhältnisse und die Frage nach dem, was Depression damit zu tun hat oder auch Burnout, ist in dem Gespräch ein bisschen präsenter, dem würde ich den Kauf von der Outside empfehlen, die ich auch mitgebracht habe. Die kann man quasi am Büchertisch erwerben. Sie kostet zwischen 6,50 Euro und 8,50 Euro. Ich komme aus Leipzig, wie du schon gesagt hast. Ich bin seit langem im Freud-Lesekreis, beschäftige mich sehr viel mit der Psychoanalyse. Ich habe eigentlich an der Kunsthochschule studiert, komme also quasi daher so ein bisschen aus der ästhetischen Richtung, verdiene mein Geld mit Grafikdesign und mache nebenher alles, was man irgendwie zwischen Wissenschaft und Kunst auch noch so machen kann. Den Vortrag. Ich habe den Vortrag in der Ankündigung versucht, daraufhin zu fokussieren, dass ich mir die Frage stelle, was sich denn eigentlich in der Depression ausdrückt. Ich würde, glaube ich, weniger von einer Funktion sprechen, als vielmehr von einem Ausdruck. Was meine ich damit? Also es gibt einmal, würde ich sagen, drückt sich in der Depression etwas ganz Banales aus. Es ist nämlich das Leiden des erkrankten Subjekts. Also Depression ist der Begriff für die Symptomatik eines bestimmten Leidens, was mittlerweile durch diverse Klassifikationsmanuale gegangen ist und sich darin auch immer wieder ändert. Also Depression ist ein sehr unpräziser Begriff. Trotz allem nur noch mal kurz, damit wir so wissen, worüber ich rede, wenn man diese Symptomatik meint, eine kurze Zusammenfassung. Zu diesen depressiven Symptomatiken gehören verminderte Konzentration, Aufmerksamkeit, vermindertes Selbstwertgefühl, wenig Selbstvertrauen, Schuldgefühle, Gefühle von Wertlosigkeit bis hin zu wahnhaften Selbstvorwürfen und Selbstbeschimpfungen, negative, pessimistische Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken bis hin zu Suizidversuchen und Suiziden, Selbstverletzungen, Schlafstörungen, Störungen im Essverhalten, sowohl zu wenig als zu viel, eine Empathielosigkeit, dass man quasi fröhliche Gefühle oder freundliches Verhalten nicht mehr so wahrnehmen kann und ganz massiv diese psychomotorische Hemmung, also eine Antriebslosigkeit. Dazu kommt noch eine verminderte Libido und eine Aufhebung des Interesses für die Außenwelt. Also das ist quasi das Erste, was man als Ausdruck der Depression bezeichnen könnte, auf der subjektiven Ebene eben diese pathologischen Erscheinungen. Ich wäre aber nicht hier, wenn ich nicht auch davon ausgehen würde, dass Depressionen, also dass Krankheiten und ihre Formen und Erscheinungen mehr sind als nur eine reine Symptomatik. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Art und Weise, wie eine Krankheit in der Gesellschaft auftaucht, wie man sie deutet, was für Begriffe man für sie findet, etwas über die Gesellschaft aussagt. Und dieser Ausdruck, das ist das, was ich in diesem Vortrag ein bisschen beleuchten will. Als Hilfsmittel habe ich mir dabei erlaubt, in die Geschichte einzutauchen und die Konzeptionen und Bilder, die es von Depressionen gibt, meistens hier jetzt unter dem Begriff der Melancholie, komme ich auch gleich noch drauf, zu schildern. Das Ganze ist dadurch also wirklich in Bilder gegliedert. Der Vortrag gliedert sich in diese Bilder, die für mich allerdings keine Illustrationen und auch keine kohärente Geschichte sind, sondern eher Denkbilder, die für mich wie Allegorien für Melancholie und Depression stehen, um halt daran die wichtigen oder die interessanten Punkte so klar zu machen. Gleich vorweg will ich ein Problem, das ich sehe, das sich auch nicht für mich vollkommen aus der Welt schaffen lässt, benennen, was für mich darin besteht, dass es zwischen der Erfahrung, die der Einzelne, der Erkrankte, die Erkrankte hat und der Theoretisierung, die man darüber macht, also die Abstraktion, einen Bruch gibt. Also die innere Realität, die man dort erlebt, die kann nie eine glatte Projektion der Äußeren sein. Da ist immer ein Moment von Kontingenz und es gibt auch bis heute keine Erklärung, warum man depressiv wird, die überzeugen würden, also als soziologische oder gesellschaftliche Theorie. Allerdings gibt es eine Theorie, die dies versucht, die genau an diesem Bruch ansetzt, und das ist für mich die Psychoanalyse, die über die Analyse der Triebökonomie der Verflechtung von Natur und Gesellschaft im Subjekt nachspürt. Deshalb werdet ihr nicht darum herumkommen, hier einen kleinen Exkurs zu Freud zu erleben. Genau, einmal ganz kurz nochmal zum Beginn eine Begriffsklärung. Also der Begriff der Depression, den ich jetzt gewählt habe, weil er natürlich der zeitgenössische Begriff ist, ist eine Umschreibung oder ein Begriff, der Symptomatiken beschreibt oder eine Symptomatik. Der Depression ist eigentlich der moderne, der hat sich erst letztes Jahrhundert so in den 50ern durchgesetzt. Und den gab es zwar davor auch schon, allerdings war das eher so eine, also die depressiven Symptomatiken, Begleiterscheinungen von anderen Krankheiten, also Hysterien, Wahn, Zwangsneurose, so, ja. Begriff, der dann vielleicht auch nochmal wichtiger wird hier, den hatte Lukas ja auch schon, was die ältere Schwester genannt, ist vielleicht ganz schön, ist die Melancholie, die eine sehr lange Tradition hat und auch meiner Meinung nach dadurch sehr aussagekräftiger Begriff geworden ist. Daher werde ich auf den auf jeden Fall ausführlicher zu sprechen kommen. Und was sich ein bisschen an die Melancholie anschließt, ist ein Begriff, der aber zeitspezifischer ist. Das ist die Arcadia. Das ist ein mittelalterlicher Begriff für die sogenannte Mönchskrankheit. Komme ich auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Es gibt noch ein paar andere Bezeichnungen für Depressionen, die es im Verlauf der Geschichte gab. Sowas wie Neurasthenie oder Dysthymie. Das sind dabei für mich jetzt hier eher so, würde ein bisschen zu sehr in die Medizingeschichte gehen, deshalb habe ich die mal ausgelassen. Nochmal ganz kurz vielleicht, was eine der Fragen ist, die mich umtrieben hat. Das drückt sich schon in dem Titel aus, also Last Exit Depression. Vielleicht erstmal die Frage, Last Exit, ja, woraus eigentlich? Also wozu brauchen wir hier gerade einen Ausweg? Für diejenigen, die sich das nicht schon denken konnten, das ist natürlich klar, dass es um die gesellschaftlichen Verhältnisse geht und die Frage, wie man denen so entkommen kann, der sexistischen und kapitalistischen Kackscheiße. Der Begriff des Last Exit oder dieser letzte Ausweg, der hat für mich schon etwas, der bezeichnet schon was Doppeltes, was vielleicht so ein bisschen der rote Faden von dem Vortrag sein soll, dass der sowohl etwas Positives als auch etwas Negatives beschreiben kann. Also der Last Exit als es gibt einen Ausweg und Last Exit als es gibt keinen anderen Ausweg. Und diese Ambivalenz zwischen Auswegslosigkeit und vielleicht so etwas wie Licht am Ende des Tunnels wird uns, glaube ich, begleiten. Was daran anschließt, das hatte Lukas ja auch schon so ein bisschen gesagt, ist halt die Frage, inwiefern es der Dunkelheit benötigt, um Licht zu erfahren. Also ist Depression ein Zustand, der zum Licht führt. Und ganz anschließend, darauf werde ich ein bisschen kürzer kommen und hoffe, dass wir da vielleicht noch diskutieren können darüber, ist, dass die Rückbindung so ein bisschen an diese Zeitdiagnosen, also Depression ist ja in den letzten 20 Jahren zu der Volkskrankheit schlechthin avanciert. Dem entgegen ist mir nicht vorkommt, als ob mir eine erleuchtete Masse von Depressiven entgegensteht. Also eher das Gegenteil. Kommen wir zum ersten Bild. Hopp. Wir sehen hier den Melancholikus. Das ist hier dargestellt in der Figur des Saturn, also ein Gott auf der Weltkugel sitzend, der ja, traurig ist. Die Melancholie, das hattest du ja auch schon gesagt, leitet sich aus dem Begriff Melas und Kohle ab, das ist griechisch und heißt so viel wie schwarze Galle. Das kommt daher, dass die Melancholie, also ich überspringe ein bisschen, die Melancholie gibt es schon weitaus früher als Begriff. Ich fange so ein bisschen im Mittelalter an, weil ich irgendwo eine Grenze ziehen musste. Wortbedeutung quasi die Schwarzgalligkeit, das kommt aus der sogenannten Humoralpathologie. Das war eine Krankheits-, aber auch Charaktertheorie, die so mitbegründet wurde von Galen von Pergamon, also auf den wird sich da immer bezogen. Die hat sehr lange existiert, ich glaube weit bis ins 18. Jahrhundert hinein. Und die geht davon aus, dass der Mensch durch 4 verschiedene Säfte, Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle beeinflusst wird. Wobei die Schwarzgalligkeit, also die Melancholie, einen Überschuss an schwarzer, verbrannter Galle ist, die sich ins Blut ergießt und es vergiftet. Die Bedeutung von diesen 4 Säften ist im Laufe der Zeit des Mittelalters auf diversen Wegen auch verschmolzen mit so einer Art astrologischem Götterdenken, in dem der Saturn der schwarzen Galle zugeordnet wurde und sozusagen als Stern der Melancholiker galt. Deshalb hier das Bild des Saturn. Was ich daran wichtig finde, ist, dass Melancholie hier noch als eine Krankheit des Körpers gesehen wird. Also es ist nicht der Kopf und nicht die Seele, sondern der Körper, der befallen wird und sich auf die Seele rückwirkt. Das Gegenstück dazu, sozusagen die Erkrankung des Geistes, ist die Arcadia. Dazu habe ich hier 2 Bilder. Das eine, das linke, ist ein Bild von Giovanni Stradano, wo eben unter anderem die der Arcadia Verfallenen hier so im Meer des Teufels verzweifelt kämpfen. Die Arcadia ist ein Begriff gewesen, der sich so aus dem, also deshalb auch die Mönchskrankheit, die sich aus dem klösterlichen Leben ergeben hat, wird so beschrieben als eine Folge der langen Einsamkeit durch das Studieren, eine vage Traurigkeit verbunden mit einer Sehnsucht nach Unendlichkeit, die dann aber mündet in ein Gefühl der Unzulänglichkeit und Nutzlosigkeit. Und die Folge davon war, dass der Mönch begann, an Gott zu zweifeln. Arcadia hat da also quasi noch, abseits von dem, dass Melancholie eine Krankheit war, ist Arcadia vielmehr der Begriff dafür, dass es eine Sünde ist. Es gibt ein schönes kurzes Zitat von Flaubert, der das in die Versuchung des heiligen Antonius beschreibt. Im Grunde liebe ich Gott nicht. Ich spüre nasse Leichentücher auf meine Seele drücken. Ich habe den Tod im Bauch. Ich wälze mich laut schreiend auf dem Boden, zerkratze mir das Gesicht mit meinen Nägeln. Ich will beißen. Was ich daran ganz schön oder auch ganz wichtig finde, ist, dass es hier so deutlich wird, dass die Arcadia keine harmlose Krankheit oder kein harmloser Zustand ist, sondern dass der mit ganz viel Drang und Aggressivität und Sadismus verbunden ist. Diese eher spirituelle Sicht auf die Arcadia, also dass es quasi eine Abkehr von Gott ist, wurde durch die Kirche zwar verbreitet, hat aber im Volksglauben nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Da galt die Arcadia zwar auch als Todsünde, das ist jetzt hier das Bild rechts von Peter Brügel, was quasi die Arcadia auch beschreibt als eine Sünde der Trägheit und Faulenzerei, zu die saufenden Spielenden, die dann halt irgendwie faul werden. So. Also es ist quasi eher so ein doch fast schon moralischer Verfall, der dem so zugeschrieben wird. Was für beide, also sowohl die Arcadia und die Melancholie, also diese Konzepte, gilt, ist, dass es sich dabei um eine Beziehung von Körper und Seele handelt. Sei es in der Melancholie, wo eben der Körper auf die Seele zurückfällt oder sich auf die Seele auswirkt, oder in der Arcadia, in der dann die Erkrankung des Geistes oder die Vergiftung des Geistes sich auf den Körper rückwirkt. Als Ursache ist bei diesen Krankheitsbeschreibungen oder Konzepten beide Male der Teufel im Spiel. Was ich auch schon wichtig finde, das habe ich ja schon in der Einleitung gesagt, ist, dass auch hier schon die Melancholie und auch die Arcadia einen Moment der Ambivalenz innehaben, was sich darin begründet, dass bei der Arcadia der Mensch, der daran erkrankt, trotz allem als der Mensch beschrieben wird, der den Himmel erlangen kann. Thomas von Aquin tut das mit einem Vergleich versuchen, so deutlich zu machen. Also erhitztes Wasser erfährt die Wirkung der Kälte stärker, sodass es auch mit größerer Kraft gefriert. In dem Sinne könnte der an der Arcadia Leidende quasi die Wirklichkeit und die Strahlkraft Gottes umso stärker erfahren. Eine ähnliche Argumentation gibt es eben auch für die Melancholie, wo die Krankheit als etwas beschrieben wird, durch das man hindurchgeht, um danach erneuert zu sein. Also eine Art von Erneuerung durch Qual oder Läuterung. Diese Ambivalenz, die man da schon wahrnehmen kann, die ist sehr prägend auch für ein Bild, auf das ich jetzt kommen möchte. Das ist ein sehr bekanntes Bild von Albrecht Dürer namens Melancholia I. Dieses Bild ist in der Kunstgeschichte heiß ausgedeutet worden in diverse Richtungen. Da werde ich hier jetzt nicht, also für alle, die den Anspruch darin haben, ich wäre hier kunstgeschichtlich sozusagen ausführlich, das kann ich hier nicht einholen. Was man aber schon mal sagen kann, ist, dass das Bild sehr stilgebend war. Also selbst in der Jetztzeit gibt es einige Leute, die sich immer wieder auf Symboliken und Momente dieses Bildes mit zurückbeziehen. Was sehen wir? Man sieht den Engel, also Melancholie als Engel, in ein sehr dickes, schweres Gewand gehüllt, das sehr stoffreich ist, aber trotzdem sehr starr wirkt. Also der Engel ist sehr unbewegt. Sein Blick ist, finde ich, nicht mehr traurig, sondern eher unbeteiligt. Er ist nicht anwesend, er schaut in die Ferne. Das Bild ist ziemlich voll. Die ganz viele Gegenstände, die irgendwie sehr achtlos um den Engel herum liegen, die ihn aber trotzdem fast zu bedrängen scheinen, aber als ob sie nichtig wären. Die Gegenstände, die man da sieht, das sind zum großen Teil Gegenstände der Geometrie, also ganz auffällig dieser Polyeder und die Kugel im Vordergrund. Dann gibt es noch so Messgegenstände oder also so Gegenstände der menschlichen Tätigkeit. Und was uns Dürer hier, da sind sich die Deutungen auch einig, zeigen will oder zeigt, ist ein eher modernes Menschenbild, in dem der Mensch, also dieser Engel hier, durch Bildung sozusagen eine bessere Existenz erreichen kann. Also es ist quasi ein Bild des Humanismus. Der Mensch ist der Schöpfer seiner selbst. Er hat die Fähigkeit, durch Bildung in Verknüpfung mit Tugend eine bessere Existenzform zu finden. Also vielleicht auch irgendwie mit so einem Beginn davon, dass man jetzt hier auch schon von Subjekt sprechen kann. Zudem gilt das Bild von Dürer als Porträt des melancholischen Genius. Also auf einer abstrakten Ebene verknüpft sich hier etwas, das ich glaube auch als Bild relativ bekannt ist, dass Melancholie als ein Zustand gilt, des Genies, das dann seine Schöpferkraft entwickelt. Also man könnte dieses Bild daher als die Abstraktion der Melancholie als Ursprung einer Selbsterkenntnis beschreiben. Ich finde es auch interessant, weil es halt eben dieses Leiden ganz stark ausblendet. Für mich ist das ein sehr abstraktes Bild der Melancholie. Ein Bild, was sich dann darauf bezieht, etwas später, aber aus einer ganz anderen Richtung kommt, ist die Melancholie von Lukas Cranach. Man sieht hier einen Engel. Das Bild ist weitaus aufgeräumter und der Engel hat sehr auffällige Attribute, vor allem das rote Gewand, das ihn umhüllt, sowie, falls man es nicht gut erkennen kann, er trägt die Dornenkrone Jesus. Kokett schräg auf dem Kopf. Diese Figur des Engels kann man durch dieses Rot, auch durch die Rebhühner und durch das Obst, durch diese Geste und diesen, weiß nicht, so ein bisschen, diese Geste der Dornenkrone und die Geste des Ruteschnitzens wird die quasi als ein erotisches Bild der Melancholie beschreibbar. Sie ist hier fast eine Art Verführerin. Es geht sogar so weit, dass das Ruteschnitzen auch als eine Kastrationsdrohung, als ein Symbol dafür gelesen werden kann. Was man also sieht, ist die Melancholie wiederum als Sünde, aber auch als Gefahr. Und im Unterschied zu dem Bild Dürers wird hier klar, dass die Melancholie nicht nur ein geistiges Verlangen darstellt, sondern auch ein sinnliches, also erotische Dynamik statt kontemplativer Reglosigkeit. Ich finde das Bild ganz, ganz wichtig und interessant, weil hier das erste Mal die Melancholie mit der Sexualität in Kontext gesetzt wird, also Melancholie als ein Zustand der Lust und der Verführung. Hier natürlich als Warnung dargestellt, also dass das quasi eher ein Zustand ist, dem man sich nicht hingeben soll. Ja, und dieses Bild, dass man durch die Melancholie so etwas wie, durch die Hingabe an die Melancholie so etwas wie Befriedigung erfahren kann, ist etwas, was sich mit dem Begriff der Melancholie ziemlich stark verknüpft hat, vor allem dann so durch die Zeit, weiß ich nicht, Aufklärung, Sturm und Drang bis Romantik. Dafür hier exemplarisch ein Bild, ist jetzt, also man merkt das jetzt so ein bisschen so langsam, dass es keine kunstgeschichtliche oder geschichtliche Vollständigkeit hat, von Caspar David Friedrich, der Mönch am Meer. Was man hier sieht, ist quasi ein einsamer Mönch, der auf einem weißen Felsen vor dem Meer steht, erscheint von der Übermacht der Natur und von dieser ganzen, also auch von dem, auf dem Bild quasi von dem Himmel, fast erschlagen, er ist winzig, der Himmel erfüllt das ganze Bild. Das Ganze hat etwas sehr, so einen Inbegriff von Größe und Stärke der Natur, also Natur als etwas sehr Furchteinflößendes und Gewaltvolles. Dazu das Wasser und ja auch der Himmel als Symbol oder als Element der Unendlichkeit und Weite, dem entgegen der Felsen und also dieses Weiß im Vordergrund so ein bisschen noch was Starres und Stetes ist. Ja, aufschlussreich ist es, oder man kommt diesem Bild, das vielleicht auf den ersten Blick so ein ganz klares Bild der Unterlegenheit des Menschen ist, ein bisschen näher, wenn man den Begriff der Melancholie, das macht Kant, mit dem Begriff der Erhabenheit in einen Kontext bringt. Also für Kant war die Melancholie das erhabenste aller menschlichen Gefühle. Die Melancholie hier als Form der Natur, also dargestellt durch die Natur, ist eben eine Erfahrung der Erhabenheit. Und bei Kant ist es so, dass das Konzept der Erhabenheit das Subjekt eben nicht nur als etwas Unterlegenem beschreibt, sondern ganz im Gegenteil, dass das eigentlich wieder sich verkehren kann. Dazu ein Zitat. Die Achtung, die wir der Natur im Gefühl des Erhabenen beweisen, ist also eigentlich die Achtung vor der menschlichen Vernunftmächtigkeit, die hier einem selbst nicht Vernünftigem der Natur beigelegt wird. Also die Natur ist eigentlich hier als Spiegel zu sehen für die Größe des Menschen, der sie erkennen kann. In dem Sinne kann man das Bild nämlich auch lesen als eine Darstellung der menschlichen Überlegenheit, die Lust bereitet. Also für mich ist das etwas, woran ich das verstehe, warum es sich so verknüpft, also warum es Spaß macht, sich dieser Unendlichkeit und dieser Unterlegenheit so hinzugeben. Wichtig ist allerdings, und das ist auch bei Kant schon so, dass es diese Lust aus der Distanz der Ästhetisierung passiert. Also die Ambivalenz, die sich dann hier so ein bisschen ausdrückt, ist eine gleichzeitige Unzulänglichkeit und Überlegenheit. Der Mensch ist darin trotz allem der Mittelpunkt. Es ist also eigentlich schon ein fast narzisstisches Bild der Selbstbespiegelung. Der Mensch ist vollkommen auf sich selber zurückgeworfen. Was für mich in dem Bild auch aufscheint, ist ein Wunsch oder eine Sehnsucht nach einer Ganzheit und nach einer Vereinheitlichung, was mich in dem Bild so auch in dieser Verschmelzung, also ich finde, man erkennt den Mönch wirklich erst auf den zweiten Blick, also so dieses, dass man so eins wird und das eigene Dasein transzendieren kann. Was diese Sehnsucht nach Verschmelzung oder Einheit und Ganzheit im Endeffekt aber bedeutet, also der Abgrund dieses Bildes ist meiner Meinung nach die Auflösung des Selbst, also die absolute Auslöschung. Um das ein bisschen deutlicher zu machen, ein nächstes Bild. Das ist ein Bild von William Blake, das eigentlich ein Bild zur Geschichte des Nebukadnezar ist, die man aber auch hier ganz gut als Darstellung der Melancholie sehen kann. Ganz kurz für alle, die sich da nicht auskennen. Der Nebukadnezar ist eine Figur aus der Bibel. Und zwar ist es ein König, der Gott sozusagen entsagt hat, dem Heidentum verfallen war, eine Götzenstatue aufstellen ließ, eine goldene, und seine Untertanen anbeten sollten, und diejenigen, die sie nicht anbeten, sollten verbrannt werden. Und es gibt dann die Beschreibung, dass er zwei Untergebene das verweigern und er sie verbrennen lässt und im Feuer eine dritte Figur erkennt, die natürlich Gott darstellt. Anstatt aber dadurch bekehrt zu werden, er will das nicht erkennen und wird wahnsinnig und beginnt wahnsinnig geht in so eine Steppe und fängt an, als Mensch unter Rindern zu leben und Gras zu essen. Er lebt also wie ein Tier. Was ich finde, in diesem Bild unglaublich gut dargestellt ist, also der Körper, der sich von der Zeichnung und Struktur fast dem Hintergrund angleicht, also die Muskeln, die fast aussehen wie Rinde, der Fuß, der sich in eine tierische Klaue verwandelt und auch der Vierfüßlergang, der den Fall des Menschen hinunter zum Tiers beschreibt. Man kann ihn auch sehen, man kann in dieser Geste des Niederfalls, des Niederkniens auch eine Anziehungskraft der Erde beschreiben oder vielleicht sehen, die auch für mich für den Zustand des Melancholikers oder der Melancholikerin bezeichnend ist. Der Blick, der uns dabei anschaut, ist erfüllt von Angst und Furcht. Das finde ich ein sehr gewaltvolles Bild, was vielleicht das zerstörerische Potenzial aufzeigt, was in dieser Lust, also Lust an der Melancholie eigentlich nämlich drin ist, dass es im Inneren eine zutiefst masochistische Lust ist. Dieser Verlust des Ichs, also der Verlust der eigenen Natur und die Selbstauslöschung liegt konsequenterweise im Selbstmord. Also das ist die reale und negative Seite dieses Wunsches nach Verschmelzung. Um da einen Einblick zu geben, habe ich mich dafür entschieden, einen kurzen Ausschnitt zu lesen. Also wir springen jetzt aus dem 19. Jahrhundert in die 60er Jahre. Und ich lese euch ein kurzes Stück vor aus, ist hier falsch, dem Buch Die Glasglocke von Sylvia Plath. Das ist eine amerikanische Autorin, die in diesem Buch ihre Erkrankungen schildert, wie sie an ihrem Leben scheitert. Ich lese euch die Stelle ihres Selbstmordversuchs vor. Also wer das noch nicht gelesen hat, ich kann es allen sehr empfehlen. Es ist eigentlich mit einer der eindrücklichsten Schilderungen, die ich, glaube ich, kenne. Ich wusste genau, wie ich es machen würde. In dem Augenblick, als die Autoreifen auf der Zufahrt davon knirschten und das Motorgeräusch leiser wurde, sprang ich aus dem Bett und zog rasch meine weiße Bluse, den grünen gemusterten Rock und den schwarzen Regenmantel an. Der Regenmantel war noch klamm vom Vortag, aber darauf würde es bald nicht mehr ankommen. Ich ging nach unten, nahm einen blassblauen Umschlag vom Esstisch und schrieb in großen, sorgfältigen Buchstaben auf die Rückseite: Ich mache einen langen Spaziergang. Ich stellte die Nachricht so auf, dass meine Mutter sie sofort sehen würde, wenn sie hereinkam. Dann lachte ich. Das Wichtigste hatte ich vergessen. Ich lief nach oben und trug einen Stuhl in den begehbaren Wandschrank meiner Mutter. Ich stieg hinauf und griff nach der kleinen grünen Stahlkassette auf dem obersten Regalbrett. Ich hätte den Metalldeckel mit bloßen Händen aufbrechen können, so schwach war das Schloss. Aber ich wollte alles ruhig und ordentlich erledigen. Ich öffnete die obere rechte Schublade an der Kommode meiner Mutter und zog das blaue Schmuckkästchen aus seinem Versteck unter den duftenden Taschentüchern aus irischem Leinen hervor. Mit spitzen Fingern nahm ich den kleinen Schlüssel von der dunklen Samtunterlage, schloss die Kassette auf und nahm die Flasche mit den neuen Tabletten heraus. Es waren mehr, als ich gehofft hatte. Es waren mindestens 50. Hätte ich darauf gewartet, bis meine Mutter sie mir nach und nach Abend für Abend verabreichte, hätte es 50 Abende gedauert, ehe ich genügend beisammen hatte. Aber in 50 Abenden hätte das College wieder angefangen und mein Bruder wäre aus Deutschland zurück und es würde zu spät sein. Ich legte den Schlüssel zurück in das Durcheinander aus billigen Ketten und Ringen in dem Schmuckkästchen und stellte das Kästchen zurück in die Schublade unter die Taschentücher, deponierte die Kassette wieder auf dem Schrankbrett und stellte den Stuhl zurück auf den Bettvorleger, genau dahin, von wo ich ihn weggezogen hatte. Dann ging ich nach unten in die Küche. Ich öffnete den Wasserhahn und ließ ein großes Glas Wasser volllaufen. Dann nahm ich das Glas und die Flasche mit den Tabletten und stieg hinunter in den Keller. Trübes Unterwasserlicht sickerte durch die Schlitze der Kellerfenster. Hinter dem Ölbrenner befand sich etwa in Schulterhöhe ein dunkles Loch in der Wand, eine Höhlung, die bis unter die Terrasse führte. Die Terrasse war nachträglich, nachdem der Keller schon ausgeschachtet worden war, über dieser versteckten Erdhöhle angelegt worden. Einige Stücke morsches Feuerholz versperrten den Eingang des Lochs. Ich schob sie zur Seite. Dann setzte ich das Glas Wasser und die Tablettenflasche nebeneinander auf die flache Seite eines der Holzstücke und versuchte, mich hochzuziehen. Es dauerte eine Weile, bis ich meinen Körper in die Öffnung gehievt hatte, aber schließlich gelang es mir und nun kauerte ich wie ein Kobold am Eingang der Dunkelheit. Die Erde unter meinen nackten Füßen schien mir freundlich, aber kalt. Ich überlegte, wann dieses Stück Erdboden zum letzten Mal die Sonne gesehen haben mochte. Dann schob ich die schweren, staubigen Holzstücke eines nach dem anderen wieder vor die Öffnung des Lochs. Die Dunkelheit fühlte sich dick wie Samt an. Ich tastete nach Glas und Flasche und kroch vorsichtig auf den Knien mit eingezogenem Kopf zur hinteren Wand. Sanft wie Nachtfalter berührten Spinnweben mein Gesicht. Ich raffte meinen schwarzen Mantel wie einen lieben Schatten um mich, schraubte die Flasche auf und schob mir zwischen einzelnen Wasserschlücken die Tabletten eine nach der anderen rasch in den Mund. Zuerst geschah nichts, aber als ich den Grund der Flasche fast erreicht hatte, begannen vor meinen Augen rote und blaue Lichter zu blitzen. Die Flasche glitt mir aus den Fingern und ich legte mich auf den Boden. Die Stille zog sich zurück, entblößte die Kiesel und Muscheln und all die kümmerlichen Trümmer meines Lebens. Dann sammelte sie sich am Rand des Gesichtsfeldes und spülte mich mit einem einzigen Schwappen in den Schlaf. Jetzt fängt ein neues Kapitel an. Es war vollkommen dunkel. Ich spürte die Dunkelheit, aber sonst nichts, und mein Kopf hob sich wie der Kopf eines Wurms. Jemand stöhnte. Dann stieß etwas Großes, Hartes, Schweres, wie eine steinerne Wand gegen meine Wange, und das Stöhnen hörte auf. Die Stille wogte zurück und glättete sich, wie schwarzes Wasser sich glättet, nachdem man einen Stein hineingeworfen hat. Ein kühler Wind wehte. Mit ungeheurem Tempo wurde ich durch einen Tunnel in die Erde befördert. Dann legte sich der Wind. Da war ein Rumoren, wie von vielen Stimmen, die in der Ferne protestierten und stritten. Dann hielten die Stimmen inne. Ein Meißel machte sich über meine Augen her und ein Lichtschlitz öffnete sich wie ein Mund oder eine Wunde, bis die Dunkelheit ihn wieder zudrückte. Ich versuchte, mich dem Licht zu entwinden, aber Hände wickelten sich wie Mumienbinden um meine Glieder und ich konnte mich nicht regen. Nun kam es mir vor, als sei ich in einer von Blendlampen erleuchteten unterirdischen Kammer, und die Kammer sei voller Menschen, die mich aus irgendeinem Grund niederdrückten. Dann schlug der Meißel noch einmal zu. Das Licht sprang in meinen Kopf und durch die dicke, warme, pelzige Dunkelheit rief eine Stimme: Mutter. Luft regte sich und strich über mein Gesicht. Ich spürte die Form des Zimmers um mich. Es war ein großes Zimmer mit offenen Fenstern. Ein Kopfkissen bildete unter meinem Kopf eine Mulde und mein Körper schwebte gewichtlos zwischen dünnen Laken. Dann spürte ich Wärme wie eine Hand auf meinem Gesicht. Ich musste in der Sonne liegen. Wenn ich die Augen öffnete, würde ich Farben und Formen sehen, die sich wie Krankenschwestern über mich beugten. Ich öffnete die Augen, es war vollkommen dunkel. So, das als kurzer Ausschnitt, um vielleicht einfach mal diese Realität, die halt hinter dieser Krankheit steht, zu verdeutlichen. Ist eigentlich traurig, weil Sylvia Plath ist nicht bei diesem einen Selbstmordversuch geblieben, sondern hat sich dann quasi noch erfolgreich suizidiert. Was ich finde, was man sich halt zwangsläufig bei so etwas fragt, ist, wie das eigentlich so weit kommen kann. Woher kann das kommen, dass ein Mensch den Wunsch hat, sich selber vernichten zu wollen? Den Versuch einer Antwort will ich gleich bei Freud suchen. Vorangestellt vielleicht allerdings schon einmal eine oder vielleicht noch eine Verfestigung, warum ich mich mit Freud beschäftige, ist, dass ich das Gefühl habe, das Subjekt, was uns hier bisher entgegengetreten ist, ist immer ein Subjekt, was als Einheit oder als etwas Ganzes begriffen wurde. Also dass darin ein und auch in diesem Wunsch der Verschmelzung und dieser Ganzheit und Einheit im Endeffekt etwas dass das für mich etwas Illusionshaftes ist, was eigentlich in der Form der Krankheit selber liegt. Also das ist etwas, was der Depression selber immanent ist. Und würde daher behaupten, dass es einen anderen Subjektbegriff braucht, um sich dieser Krankheit zu nähern. Ein Subjekt, das nicht ganz ist. Um das zu verdeutlichen, ist ein kurzes Zitat von Adorno, der sich in der revidierten Psychoanalyse ganz schön auf Freud bezieht. Was Freud eigentlich dazu veranlasst, einzelnen Vorgängen in der Kindheit besonderes Gewicht beizumessen, ist, ob zwar unausdrücklich, der Begriff der Beschädigung. Eine Totalität des Charakters ist ein Ideal, das erst in einer nicht traumatischen Gesellschaft zu verwirklichen wäre. Wer die gegenwärtige Gesellschaft kritisiert, darf sich nicht dem verschließen, dass sie in Schocks erfahren wird. In jenen abrupten Stößen, die sich durch die Entfremdung des Individuums von der Gesellschaft bedingt sind. Der Charakter, den sie hypostasieren, ist in weit höherem Maße die Wirkung solcher Schocks als von kontinuierlicher Erfahrung. Seine Totalität ist fiktiv. Man könnte ihn beinahe ein System von Narben nennen, die nur unterleiden und nie ganz integriert werden. Die Zufügung dieser Narben ist eigentlich die Form, in der die Gesellschaft sich im Individuum durchsetzt. Also nochmal zur Verdeutlichung, wenn man Freud ernst nimmt, ist der Begriff des Subjekts, den er aufmacht, einer von einem Subjekt, das nie ganz ist, auch nie ganz war. Um das vielleicht noch klarer zu machen, kommt jetzt die kurze Ausführung. Das Ganze bebildert von dem Bild Saturn, einen seiner Söhne verschlingend, mit einem kleinen Rekurs auf den Beginn. Ich war ja ganz vielleicht auch beeindruckt, dass es in dieser Saturn-Sage, Saturn als der Stern der Melancholiker, dieses Bild und diese These gibt, dass er seine Kinder isst, um sich selber zu schützen, damit er nicht von seiner Macht abfällt. Warum ich das so interessant finde, werdet ihr jetzt erfahren. Also Freud, es gibt nicht viel von ihm zur Melancholie, also er nennt das noch Melancholie. Es gibt einen Text, einen wichtigen, der heißt Trauer und Melancholie. Das heißt, Freud versucht in der Abgrenzung von der Trauer die Melancholie zu definieren. Er findet bei beiden ähnliche Symptomatiken, abgesehen von den für die Melancholie prägenden Selbststörungen. Und die Hemmung dieses Ichs, also dass es so antriebslos und langsam und so ist, ist für ihn der Ausdruck der Hingabe an dieses Trauern. Warum trauert man, wenn man quasi trauert, ohne melancholische oder pathologische Erscheinung liegt das daran, dass man ein Objekt, ein Liebesobjekt, einen Menschen verloren hat. Und die, dieser Verlust verlangt von demjenigen, der trauert, die Liebe, oder die, also bei Freud nennt sich das Libido, diese Energie, verlangt davon, dass man das von diesem Objekt wegbewegen muss. Begreiflicherweise sträubt man sich, das kann so weit gehen, dass sich der Trauernde oder die Trauernde von der Realität vollkommen abwendet und an dem Objekt wie in einer Art halluzinatorischen Wunschpsychose festhält. Die Trauerarbeit ist also das stückweise Anerkennen der Realität und der schrittweise Abzug der Libido, die dann dem Ich wieder frei zur Verfügung steht. Und das Ich kann selbst entscheiden, was damit passiert. Auch bei der Melancholie sieht Freud einen Verlust eines Liebesobjekts. Allerdings im Gegensatz zur Trauer kein reales, sondern ein ideelles. Der Verlust hat also eine andere Qualität. Diese andere Qualität oder überhaupt für den Erkrankten selber ist nicht deutlich, was er verloren hat. Es ist also etwas dem Bewusstsein Verborgenes verloren gegangen. Ja, die Hemmung und die Interesselosigkeit, das hatten wir gerade schon, ist eben das Ergebnis dieser Arbeit, die das Ich so aufsaugt. Das verhält sich auch beim Melancholiker so, aber zu dieser ganzen Hemmung und so kommt das, was für den Melancholiker so bezeichnend ist, diese Abwertung des Ich-Gefühls, dieser Selbsthass, das Ich, das sich total leer und arm fühlt. Die These Freuds ist es, dass dieser Objektverlust beim Melancholiker mit einem Ich-Verlust in eins oder das Gleiche ist, dass das sozusagen das Ergebnis ist. Dann hat Freud, also es gibt bei Freud selber wenig Fallgeschichten, die findet man dann eher bei anderen im Anschluss an ihn. Deshalb sind das hier alles erstmal Thesen, die ich hier ohne Unterfütterung von realen Fällen mache. Auf jeden Fall hat er festgestellt, dass die Selbstanklagen, diese Vorwürfe, die derjenige sich macht, häufig gar nicht zu der eigenen Person passen, sondern vielmehr zu einer anderen Person, nämlich zu einer Person, die der Erkrankte liebt, geliebt hat oder lieben sollte. Die Selbstvorwürfe, die er gegen sich richtet, sind also eigentlich Vorwürfe gegen ein Liebesobjekt, die von diesem weg auf das eigene Ich gewälzt sind. Die Vorwürfe werden also introjiziert, also nach innen projiziert. Das geht dann noch weiter bei Karl Abraham, der Freud ein bisschen ausgearbeitet hat anhand der eigenen psychoanalytischen Arbeit, dass es noch weitergeht, dass quasi nicht nur die Vorwürfe gegen das Liebesobjekt, sondern gleichzeitig auch die Vorwürfe mit introjiziert werden, die das Objekt an einen gerichtet hat. Also ein doppelter Moment. Der psychische Prozess, der sich dabei abspielt, den werde ich euch kurz im Original von Freud vorlesen. Es hatte eine Objektwahl, eine Bindung der Libido an eine bestimmte Person bestanden. Durch den Einfluss einer realen Kränkung oder Enttäuschung von Seiten der geliebten Person trat eine Erschütterung dieser Objektbeziehung ein. Der Erfolg war nicht der normale, eine Abziehung der Libido von diesem Objekt und Verschiebung derselben auf ein neues, sondern ein anderer, der mehrere Bedingungen für sein Zustandekommen zu erfordern scheint. Die Objektbesetzung erwies sich als wenig resistent, sie wurde aufgehoben, aber die freie Libido nicht auf ein anderes Objekt verschoben, sondern ins Ich zurückgezogen. Dort fand sie aber nicht eine beliebige Verwendung, sondern diente dazu, eine Identifizierung des Ichs mit dem aufgegebenen Objekt herzustellen. Der Schatten des Objekts fiel so auf das Ich, welches nun von einer besonderen Instanz wie ein Objekt, wie das verlassene Objekt beurteilt werden konnte. Auf diese Weise hatte sich der Objektverlust in einen Ich-Verlust verwandelt. Der Konflikt zwischen dem Ich und der geliebten Person in einen Zwiespalt zwischen Ich-Kritik und dem durch Identifizierung veränderten Ich. Das heißt also, die Reaktion auf den Konflikt, den das Ich erlebt oder den das Subjekt hier durchmacht, ist der einer ersten, also erst sozusagen die absolute Abtrennung. Man will das Objekt vernichten, kann es aber nicht, und muss es in sich selbst wiederbeleben und neu errichten. Wie es dazu kommt, dass hier ein Prozess ist, der nicht die Libido von dem einen Objekt auf ein anderes verschiebt, sondern sie ins Ich holt, das hat bei Freud mit etwas zu tun, das er Fixierung nennt. Also dass das Subjekt erfährt im Laufe seiner ganzen psychosexuellen Entwicklung verschiedene Fixierungen. Das heißt, es erlebt Konflikte und speichert diese quasi. Also das heißt, man ist in einer oralen Phase in einen Konflikt verwickelt, löst ihn auf eine bestimmte Art und diese Lösung wird als Fixierung festgeschrieben. Für den Effekt oder für dieses Ergebnis, dass man innerhalb dieses Konflikts, den man dann erlebt, darauf zurück, also dass man sozusagen das sich einverleiben möchte, das bedeutet, dass man eine als charakterliche oder als Vorprägung sozusagen eine Fixierung hat, die in der narzisstischen und also in der oralen Phase stattfindet. Das heißt also, der Reaktion auf den Konflikt ist eine Regression auf die orale Phase, eine sehr körperliche Phase, in der man sich Dinge einverleibt, in der man über den Mund, über das Beißen, Saugen Lust erfährt. Warum es aber überhaupt dazu kommt, da kommt wieder der Begriff der Ambivalenz ins Spiel. Denn das ist das, was eigentlich das Wichtige daran ist. Der Konflikt, den man erlebt, ist zutiefst ambivalent. Also man erlebt eine Kränkung, kann aber nicht ausagieren, dass man diese Kränkung irgendwie äußert, weil die Angst so groß ist, dieses Objekt zu verlieren. Was dann dazu führt, also man hat so einen gleichzeitigen Vernichtungswunsch und einen absoluten Konservierungswunsch. Diese zwei führen dazu, dass man dieses Objekt ins Ich holt und im Ich dann aber nicht nur dieses Objekt behalten kann, sondern auch diese sadistischen Anteile mit reinholt. Ist also ein doppelter Moment. Und in diesem starken Ambivalenzkonflikt sieht Freud die Ursache für diese ganzen Selbstquälereien bis halt hin zum Selbstmord begründet. Genau, also dass man nicht nur ein Objekt verinnerlicht, sondern einen Konflikt und damit auch die ganzen sadistischen Anteile. In Freuds Worten. So ist bei der Regression von der narzisstischen Objektwahl das Objekt zwar aufgehoben worden, aber es hat sich doch als mächtiger erwiesen als das Ich selbst. In den zwei entgegengesetzten Situationen der äußersten Verliebtheit und des Selbstmordes wird das Ich, wenn auch auf gänzlich verschiedenen Wegen, vom Objekt überwältigt. All diese Vorgänge, diese Kämpfe und Konflikte siedelt Freud nicht im Bewusstsein an, wie auch, sondern im Unterbewussten. Und diese ganze Ambivalenz, dieser Hass und diese gleichzeitige Hass und Liebe, das klebt quasi dem Verdrängten, dem, was man da im Unterbewussten so durchmacht, an. Und dieser ganze Kampf ist dem Bewusstsein verborgen und äußert sich für das Subjekt nur in diesen depressiven Symptomen. Okay, also ich versuche nochmal ein bisschen für all diejenigen, die nicht vollkommen folgen konnten, die Punkte, die ich daran so wichtig finde, klarzumachen. Also wichtig finde ich, dass es einen Rückzug des Individuums gibt, das Ich objektiviert sich. Es wird vom Objekt übermannt und macht sich selbst zum Objekt, was auf der einen Seite eine absolute Negierung bedeutet, aber auch eine absolute Überhöhung in dem Gefühl. Dann, dass es eine Regression auf einen Narzissmus gibt, also dass das Ich absolut sich selbst bespiegelt, es ist selbstreferenziell und dadurch total isoliert und vereinzelt. Ich finde wichtig diesen Moment des Einverleibens und Essens, dass so die Oralität und sich Objekte zuzuführen so ein prägendes Moment ist, was auch ein sehr körperlicher Vorgang ist. Also wie klar wird, ist es, dass halt bei Freud, das ist nicht nur ein psychisch, also die Psyche ist total stark an den Körper gekoppelt. Und das ist eine Differenz zwischen dem Kampf gibt, die im Inneren stattfindet, und eine Hemmung, die nach außen tritt. Also eine Bewegung wird in Bewegungslosigkeit übersetzt. Ein Sinnbild, was ich dafür sehe, ist diese Darstellung der Melancholie von Otto Dix aus dem Jahr 1930. Man sieht hier die Melancholie als nackte Frau, die sehr verkrampft auf einem Stuhl sitzt, vielleicht fast eher wankt. Man weiß nicht genau, fällt sie gleich, kämpft sie gerade, will sie jemanden treten. Ihre Nacktheit ist sehr unerotisch, wirkt eigentlich, also ihr Körper wirkt eher, oder vor allem ihr Busen, wie so überflüssiges Fleisch. Ihr Blick ist ganz seltsam, diabolisch und gleichzeitig aber auch so leicht herausfordernd. Die Melancholie hält hier eine Art Gliederpuppe, die sie mit einem ziemlich so starken Griff zwingt, aus dem Fenster zu sehen. Und die Puppe blickt für uns in, oder mit uns in eine Art infernalisches Feuer. Also was man hier sieht, für mich ist das so, als ob die Frau diejenige ist, die total verkrampft ist und versteinert. Sie kann eigentlich nichts wahrnehmen. Es ist das Objekt, die Puppe, die ins Feuer blickt. Mich erinnert diese Puppe auch wenn der Vergleich fast schon überstrapaziert ist, an den Benjaminschen Engel der Geschichte, der quasi so im Schock erstarrt auf die Geschichte zurückblickt und einen Trümmerhaufen, eine Anhäufung von Katastrophen sieht. Was für mich an dem Bild, oder weshalb ich es sehr wichtig finde oder so für mich sehr treffend ist, ist, dass es die Melancholie nicht als einen Zustand der Erkenntnis zeigt, sondern als einen Zustand der reinen Erfahrung. Das Bild zeigt die eigentliche Unmöglichkeit auf. Erkenntnis ist hier nur durch den Blick ins Leid möglich, was für mich keine Erkenntnis ist. Und es ist auch nicht die Puppe selber, die diese erfahren kann, sondern nur der leblose Körper, also das Objekt. Die Erkenntnis, wenn man sie Freud nach Freud begreift, würde eigentlich erst dann stattfinden können, wenn man von Heilung spricht, also im Sinne einer Rückgewinnung des Ich, deren Bedingungen aber nicht in einem selber liegen, sondern eben auch an die Gesellschaft gekoppelt sind. Also ich frage mich auch, deshalb auch dieses Interesse für das Orale, wie man in einer Gesellschaft, die nicht nach den Bedürfnissen der Menschen eingerichtet ist, sondern nach denen des Kapitals, die Bedürfnisse, die quasi eher durch Produktionsverhältnisse strukturiert sind, wie man diese in einen Einklang bringen kann mit den Bedürfnissen des Individuums. Weil dieser unstillbare Hunger, der quasi auch in dieser narzisstischen Betätigung, dass man sich Objekte einverleiben muss, die ist für mich darin schon mit angelegt und dadurch geformt. Also dieses Bedürfnis des Subjekts gerät, oder das Bedürfnis an sich, wenn man es so sehen kann, gerät eigentlich in Konflikt mit sich selber, also in dieser Gesellschaftsform. Und eine wahre Befriedigung oder Befreiung liegt dann eben gar nicht darin, dass man das Bedürfnis befriedigt, sondern in der Befreiung von dem falschen Bedürfnis, was auch für die Depression gilt. das Ganze nicht im Sinne einer platten Konsumkritik oder so zu sehen, sondern in der Annahme, dass der Trieb gesellschaftlich überformt ist und kein Bedürfnis, also noch nicht einmal Hunger ohne Vermittlung stattfindet. Ich finde das wichtig, das so ein bisschen einzubetten, weil das, was Freud ja gerne macht, was an ihm ein eher problematischer Aspekt ist, dass er seine eigene Theorie als anthropologische Konstante beschreibt, sie aber eigentlich eine Beschreibung des modernen Subjekts ist. Das so viel, jetzt, ich komme jetzt bald zum Ende. Noch ganz kurz, das hatte ich ja schon angekündigt, dass ich das nochmal versuche, ein bisschen auf die Jetztzeit zu kommen, die ja beschrieben wird als eine Zeit der Depressionen, in der sie wahnsinnig angestiegen ist, vielleicht so, also mit diesem Begriff der Volkskrankheit. Kurz was Statistisches, also die Zahl der Depressionen ist in den letzten 100 Jahren mehr als verdreifacht worden. Und in Deutschland gibt es, also von der Krankenkasse erfasst, ca. 4 Millionen Erkrankte. Und die Suizidrate liegt dabei bei den Schwerdepressiven zwischen 10% und 15%. Also rein von den Statistiken her und vielleicht auch von der Wahrnehmung her ist es nicht von der Hand zu weisen, dass es eine Krankheit ist, die zugenommen hat oder eine Krankheitsform. Es gibt eine, also diese Auseinandersetzung damit, die ist nicht neu, die gibt es schon eigentlich seit 50 Jahren. In einer psychoanalytischen Konsequenz wird diese Zunahme der Depressionen in eins gesetzt mit einer konstatierten Zunahme früher Erkrankungen. Also die Depression gilt in einem psychoanalytischen Sinne als eine Krankheit, in der man auf eine sehr frühe Entwicklungsphase zurückregressiert. Daher dieser Begriff der frühen Erkrankung. Interessanterweise wird das dann quasi immer in eins gesetzt, als ob frühere Erkrankungen gleich heißen würde schwerere Erkrankungen. Für mich ist das irgendwie schwer nachvollziehbar, weil das so ein bisschen so eine Verfallsgeschichte aufmacht, als würde es irgendwie früher mal leichter gewesen sein, als wären die Zwangsneurosen der 20er leichte Krankheiten und die Depressionen der Jetztzeit eine schwerere. Und ich finde eigentlich so, wenn man diese These, wenn man das nach dieser Formel bewerten will, finde ich es auch relativ zynisch, weil ich die Frage nicht entscheiden will, ob der faschistische Mob schlimmer ist oder die depressiven Zombies. Also jetzt mal ganz zynisch gesagt. Und diese Annahme übersieht auch das Problem, was ich am Anfang benannt habe, nämlich, dass es eben nicht eine bruchlose Abbildung der Gesellschaft im Subjekt ist. Im Rückgriff auf einen Text von Raimund Reiche aus Triebstruktur der Gesellschaft, glaube ich, heißt das Buch, der beschäftigt sich darin auch mit dieser Frage und findet eine Antwort, die ich ganz interessant, oder zumindest eine These, die ich ganz interessant finde. Er beschreibt die Gesellschaft als etwas, das zunehmend psychoreflexiv wird. Bei ihm hat es quasi die Bedeutung, dass die Gesellschaft sich immer mehr so psychologisiert wurde, dass es für eine Form von Erkrankung überhaupt erst eine Sprache gibt. Und sich dadurch halt etwas ausdrücken kann. Ich finde diese These nicht ganz falsch. Das hat bestimmt auch mit zu den ganzen Statistischen dazu beizutragen, dass es irgendwie mittlerweile Begriffe gibt und also dass es auch gesellschaftlich akzeptierter ist und so weiter. Trotz allem finde ich, dass mir darin etwas fehlt, nämlich dass es doch einen Unterschied gibt zwischen den 20er Jahren und den Nullerjahren. Ja, vielleicht, okay, also ich versuche das dann jetzt mal, ich hab eine Überlegung gehabt, wie man das vielleicht noch anders verstehen kann, ich bin mir aber sehr unsicher, ob das Sinn macht und stelle das daher quasi eher als eine Frage, denn als eine Behauptung mal hierher. Ich würde gerne diesen Begriff des Psychoreflexiven aufgreifen, den ich eigentlich ziemlich gut finde, dass sich auf einer psychologischen Ebene etwas selbstreflexiver wird. Das würde heißen, dass im Narzissmus die Gesellschaft sozusagen sich näher an seiner eigenen Form ausdrückt. Und die Zunahme der Depression wäre darin eine zunehmende Annäherung an die Form der Vergesellschaftung. In dem Sinne eine Annäherung der inneren an die äußere Form. Also die Annahme, dass die Verdinglichung des Ichs oder die Verdinglichung der Subjekte, wie sie im Kapitalismus stattfindet, dass quasi der Ausdruck des gesellschaftlichen Verhältnisses am Ich ist, sich auch wiederum im Individuum findet, das sich auch verdinglicht und als Objekt setzt. Der gesellschaftliche Ausdruck wäre dann also von der Depression eine Veränderung der Erfahrung und ihrer Struktur. Jetzt verstehe ich den einen Satz nicht mehr. Genau, also auf jeden Fall quasi eine Art von Analogisierung dieser zwei Verdinglichungen und Objektivierungsformen. Genau, so viel dazu. Damit komme ich zum Ende und freue mich auf eure Fragen und hoffe, man hat mir folgen können.